ARD. Am Ende könnte man mir nachsagen, ich sei jemand, der hat es mit Flüssen. Es ist wahr. Aufgewachsen bin ich an der Peene von Anklam. Durch Güstrow fließt die Nebel. An Avano bin ich nach und in Rostock gereist. Leipzig bot mir Pleiße und Elster. Manhattan ist umschlossen von Hudson und East und North. Ich gedenke auch eines Flusses Hackensack. Und seit 3 Jahren bedient mich vor dem Fenster die Themse, wo sie die Nordsee wird. Aber wohin ich in Wahrheit gehöre, das ist die dicht umwaldete Seenplatte Mecklenburgs vom Plau bis Templin, entlang der Elde und der Havel, und dort hoffe ich mich in meiner nächsten Arbeit aufzuhalten. Ich weiß schon, in welcher Eigenschaft, aber ich verrate sie nicht. Unterwegs nach Jericho oder Die Welt des Uwe Jonsson. Eine Sendung der Feature-Redaktion von Klaus Berlin. Plötzlich fällt kalter und heftiger Regen und die Stadt verliert ihre sommerliche Heiterkeit. Ein peitschender Wind zerrt an Kleidern und Schirmen, er treibt uns, wohin wir auch gehen, Nässe entgegen, und eine Weile nur gelingt es, die Widrigkeiten zu missachten und zu tun, als wäre dies ein normaler Junitag, wie wir ihn mögen, mit leichten weißen Wolken am Himmel, einem hellen, warmen Licht und dem Duft von Jasmin. Wer nach Güstrow kommt, bewegt sich im Lebenskreis Ernst Barlachs. Hier, über dieses holprige Pflaster, ist er gegangen, bedächtigen Schritts, um sich im Ratskeller niederzulassen, eingehüllt in dichten Tabaksrauch und die lärmenden Gespräche der Handwerker und Bauern. Wir könnten die Stufen hinuntergehen wie er, uns zu den Leuten setzen und etwas trinken, einen Grog am besten, und ein bisschen rätseln, ob er einen Stammplatz hatte und wo der wohl war. Aber wir unterdrücken den Wunsch, uns ins Trockene zu retten, und laufen noch ein paar Schritte zum Ort, wo Wirklichkeit und Dichtung sich treffen. Am südlichen Rand der Stadt hielt sich der dunkle grüne Bogen des alten Walls um die weite freie Fläche eines Platzes, auf dem der Dom breit und zuverlässig lagerte in seinem großen, ausgetrockneten Rot. Über die Bäume am Mittelschiff hob sich der Turm in den Himmel, seine groben Kanten zitterten im Licht. Die goldenen Ziffern und Zeiger auf der großen schwarzen Uhrplatte wiesen wenige Minuten vor 1 Uhr. Die Schulstraße lief längs des Domplatzes neben niedrigen, hitzeharten Häusern, überbrückte den ziemlich breiten Stadtgraben und hielt am Wall an, vor einem tüchtigen, ordentlichen Gebäude mit 3 Fensterreihen übereinander und 2 leeren Fahnenstangen vor einem großen Eingang. Der lange Streifen Sandsteins in dem endlosen tiefroten Gemäuer sagte, dies sei die Gustav-Adolf-Oberschule. An der dem Domplatz zugekehrten Schmalseite des Hauses standen die Fenster offen. Aus dem 1. Stock redete eine unnachsichtige Stimme etwas offenbar Unzweifelhaftes. Darüber war es still. Wir sind unterm dichten Dach der Bäume, die klatschend ihre Wassermassen auf unsere Schirme peitschen, am Dom vorbei zu jenem Gebäude gegangen, das noch immer so aussieht, wie es der Roman beschreibt. Davor steht ein junger Mann in schwarzem Anzug und begrüßt nach und nach mit Handschlag Eltern und Schüler, die aus den vorgefahrenen Autos klettern und schnell ins Haus streben. Hier wird, leicht erkennbar, Abitur gefeiert. Wieder einmal und sicherlich so ähnlich wie im Sommer 1952, als einer der Schulabgänger Uwe Jonsson hieß, der 1934 in Kamin, Pommern, geboren wurde. Einen Augenblick lang spiele ich mit dem Gedanken, die Ankommenden zu fragen, ob sie mit diesem Namen etwas anfangen können. Aber ich glaube, das Ergebnis auch so zu kennen, ich lasse es lieber. Außerdem denke ich, kommen jetzt hin und wieder Leute und fragen nach ihm. Nicht viele gewiss, aber es reicht ja schon, dass jemand von einem redet, der hier mal zur Schule gegangen sein soll, in die John-Brinkmann-Schule von Güstrow, die er später in Büchern, die er schrieb, mal nach Fritz Reuter und mal nach Gustav Adolf benannt hat. Der Angesprochene, stelle ich mir vor, treuherzig und irritiert, wie er da steht, darf nun wenigstens erwarten, dass er in den Genuss von Aufklärung kommt. Die liefert man am zuverlässigsten mit den Worten: Als Uwe Johnson sich 1977 als neues Mitglied in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt vorstellte. Es gefällt Leuten, mich einen Mecklenburger zu nennen, als sei das ein verlässliches Kennzeichen. Dafür ist nachweisbar, dass mein Vater geboren wurde im ritterschaftlichen Amt de Kriwitz und aufwuchs im Dominialamt Schwerin, also in jenem besten Mecklenburg, das die traurigste Figur machte unter den Staaten des damaligen Europa. Dem bin ich verbunden, nicht nur durch einen Vater, einen Absolventen des landwirtschaftlichen Seminars Neukloster und Verwalter herrschaftlicher Güter, sondern auch durch eigene, ausgiebige Beschäftigung mit dem Boden dieses Landes. Beim Kartoffelracken, Rübenverziehen, Heuwenden, Einbringen von Raps und Roggen, des Umgangs mit den Tieren auf diesem Boden nicht zu vergessen. In Mecklenburg des Nachkriegs allerdings galt ich als einer von den Flüchtlingen. Da verschlug wenig, dass Vorpommern noch insofern zum Reste Deutschlands gehörte, als es der sowjetischen Militäradministration für das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstand. Denn am 1. März 1947 verschwand Vorpommern in der gesetzlichen Kürzung Land Mecklenburg und wir waren endgültig von auswärts. In jeder ersten Prüfung durch die Einheimischen galt der Rest der Familie als unwiderruflich überführt. Wir hatten keine feste Stadt in Mecklenburg. Und wir hatten zu wenig mitgebracht. Flüchtling also. Nur, dass diese Bezeichnung strengstens verbeten war durch die Behörden. Umsiedler war stattdessen erwünscht. Siedeln hätte meine Mutter können, schon damit ich einen anderen Anfang fortsetzte als den eines Lehrlings in einer Dorfschmiede. Sie ging in die Stadt Güstrow. Da stand das ehemalige Gymnasium, das mein Vater für mich gewünscht hatte, die John-Brinkmann-Oberschule. Der Namensgeber war in Nordamerika gewesen, aber geschrieben hatte er im Mecklenburgischen Platt. Das lasen wir auch. Die beiden Buchhandlungen, deren Auslagen wir mustern, wissen von Brinkmann nichts. Wir sehen in einer neuen Werkausgabe Fritz Reuter, flankiert von lauter Mecklenburg-Literatur, Bildbänden, Wanderführern, Karten. Der große Rest hat mit dem Landstrich fast so wenig zu tun wie mit Literatur, aber wen kümmert das schon in Zeiten, da Uta Danella eher zum Überleben eines Berufszweigs beitragen kann, als alle Autoren von Böll bis Martin Walser zusammen. Uwe Johnson nebenbei entdecken wir nirgends. Er war, zwischen Rügen und Fichtelberg wenigstens, der unbekannteste deutsche Autor von Rang. Im Lauf der Jahre erschien, mit Verspätungen, Pausen und beileibe nicht vollständig, beinahe alles, was Namen hatte. Nach Böll, Walser und Lenz, Hochhuth, Andersch, Köppen und Peter Weiß, sogar der Einzelgänger Arno Schmidt und der ostpreußische Querdenker Grass. Erst 1989, als das Land längst im Koma lag, erschien sein Name in den Ankündigungen des führenden belletristischen Verlages. Als man die 513 Seiten kurzer Prosa lesen konnte, war die Mauer schon gefallen. Aber da verursachten Bücher kaum noch Geräusche. Für Hans Meyer gehört er zu den vier bedeutendsten deutschen Schriftstellern seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Das Bekenntnis fällt im September 1987 in Hamburg, wo man des verstorbenen Hubert Fichte gedenkt, und es lässt nur Heinrich Böll außer Betracht, dessen Größe nicht nur mit der literarischen Leistung zu tun hat. Der Name Uwe Johnson steht nach Arno Schmidt und Günter Grass an dritter Stelle, und man darf bei einem Mann wie Hans Meyer Subjektivität genauso ausschließen wie ein vorschnelles, gar unbedachtes Urteilen. Ein paar Jahre später nur, wenn er in seinem Buch »Der Turm von Babel« die Erinnerung an eine deutsche demokratische Republik fixiert, wird nicht bloß von Pieck, Grotewohl, Ulbricht und dem 17. Juni 1953 die Rede sein, sondern auch von jenem Mann, der bei ihm einst seine Diplomarbeit über Barlach schrieb und dessen Weg er seitdem neugierig und kritisch begleitete. Ein ganzes Kapitel ist dem Autor der Mutmaßungen über Jakob und der Jahrestage gewidmet und überschrieben ist es mit dem Satz: Uwe Jonsson erzählt die DDR. Die vielen Buchseiten, an Vordergründigkeit nicht interessiert, meinen ungefähr, was der Lyriker Uwe Grüning in den Satz gefasst hat: Uwe Jonsson ist für mich eigentlich der DDR-Autor par excellence. In einem Haus hinterm Dom wohnt der Superintendent. Ich habe in Abständen ein paar Mal auf den Klingelknopf gedrückt, ohne dass uns jemand geöffnet hätte, und weil wir verabredet sind, stellt sich, zögernd erst und dann immer stärker, der Zweifel ein, ob wir denn vor der richtigen Tür stehen. Es regnet jetzt nur noch ganz sacht, und ich gehe noch einmal, nicht ganz sicher, ob weiteres Warten sich lohnt, vor zur Schule und kann mir wieder einbilden, ich liefe durch die Kulisse eines Romans. Die Häuser zwar können ihr Siechtum nicht verbergen, stumm zeigen sie die Wunden der Jahre, aber wenn auch alles verfallener und verwilderter ist unterdessen, Ingrid Babender-Erde und Klaus Niebuhr, Jonssons Geschöpfe, würden alles so finden, wie es war am Anfang der 50er Jahre. Frau Behrens legte ihr Schreibheft auf den Lehrertisch und ging zum Fenster. Sie stützte sich rücklings auf und begann zu sprechen. Jürgen schob einen Bleistift hin und her. In den Pausen sah er hoch und erwartete, dass das blonde Gift mit der Hand an der blauen Schulter bürsten würde. Als dies geschah, sagte Jürgen zu dem schlafenden Hannes: Erstens. Hannes schlug hoch und zeichnete mit übermäßiger Sorgfalt einen kleinen Strich in sein Heft. Jürgen betrachtete die genießerische Ruhe der 12a. Und Frau Behrens ging hin und her und ließ ab und an einige schweigende Schritte einfallen. Das waren die Pausen schöpferischer Versunkenheit. Die Romantik. Die blaue Blume als Symbol des Schönen, Hohen, Reinen, Guten. Die Wendung gegen die Klassik. Die Romantik als bewusstes Werkzeug der herrschenden Klasse. Die junge Gemeinde als amerikanisch geförderte Spionageorganisation. Ein alter Hirt im Schoße der Republik. Die Hochromantik. Draußen zog sich die Sonne langsam um die Dachecke des Domschiffs herum. An den Fensterrahmen leuchtete geringfügiges Blättergrün. Neben der Tafel hing das Bildnis des Führers der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und blickte weitsichtig in die Ferne der Zukunft. Mit 19 beginnt Uwe Jonsson sein erstes Buch. Es erzählt die Erfahrungen seiner jungen Jahre. Er nennt es Ingrid Babender-Erde und im Untertitel Reifeprüfung 1953. Es ist eine Schulgeschichte und zugleich Chronik der politischen Kämpfe gegen die junge Gemeinde, die schließlich der Spionage bezichtigt wird und deren Mitglieder man drangsaliert und verfolgt. Die Titelheldin wird von der Schule gewiesen und Klaus Niebuhr besteigt mit ihr das Boot, das sie vom einen in den anderen Teil Deutschlands bringt. Und ganz anders als gedacht bestehen sie, mitten im aufregenden Sommer 1953, ihre Reifeprüfung. Der Wartburg, der übers holprige Pflaster heult, bremst scharf, rollt aufs geschlossene Holztor zu und bleibt erst im letzten Augenblick stehen. Der Fahrer, Mitte 50 ungefähr und nicht mehr ganz schlank, klettert erstaunlich flink aus dem Gefährt, grüßt freundlich herüber und sagt, er wolle nur noch das Auto reinfahren. Er sei nicht durchgekommen, sagt er noch, und fährt rasant die letzten Meter, ist auch sofort wieder da, öffnet die Tür und bittet uns ins Haus. Axel Walter ist inzwischen oft nach dem Mitschüler gefragt worden, hat in seinem Gedächtnis die Spuren des anderen gesucht, hat alte Fotos hervorgekramt und mit dem Finger auf den jungen Mann gezeigt, der da mit 6 Jungen aus der Klasse in die Kamera blickt. Jonsson steht hinter den anderen in der Mitte des Bildes, sodass man nur sein Gesicht sehen kann, die Brille und das dichte, lockige Haar. Er sieht wie jemand aus, den sie in der Schule Professor nennen. Der Eindruck, den dieser zufällige Schnappschuss vermittelt, täuscht wohl nicht. Axel Walter sagt, Jonsson sei ihm immer ein bisschen erhaben vorgekommen, über den Dingen stehend. Er war ein guter Kamerad, für einen Spaß immer zu haben, aber zugleich zurückhaltend und distanziert. Der war belesen, allen überlegen in den Fächern Deutsch, Englisch, Russisch, glänzend im mündlichen Ausdruck und natürlich schrieb er auch die besten Aufsätze. Aber dass er mal Schriftsteller werden würde, hat niemand geahnt. Er saß über seinem ersten Roman schon in Rostock, wo er sein Germanistikstudium begann. Da konnte er noch nicht wissen, dass er das gedruckte Buch nie sehen würde. Es erschien erst 1985, ediert aus dem Nachlass und versehen mit einem Aufsatz von Siegfried Unseld, Chef des Suhrkamp Verlages in Frankfurt am Main. Das Manuskript Ingrid Babender-Erde galt als verschollen. Überliefert schienen nur jene drei Kapitel, die 1968 unter dem Titel »Eine Abiturklasse« vom Autor veröffentlicht waren. Angeblich ist das Manuskript vernichtet, hieß es in einem Forschungsbericht. Uwe Jonsson liebte es nicht, auf seinen ersten Romanversuch angesprochen zu werden. Bei einem ungewöhnlichen, auch einzigen Nachlassgespräch, geführt am 5. November 1983 bei einer Zugfahrt von Frankfurt nach Zürich, versicherte er mir, das Manuskript befinde sich in seinem Haus in Sheerness-on-Sea und ich könnte es ja einmal aus seinem Nachlass edieren. Uwe Jonsson hat den Text im Winter 1953 einer alten Frau in die Maschine diktiert. Er vertraute ihr, denn er wusste, dass sein Text wohl nicht den Denkvorschriften entsprach. Das Original des Manuskripts und zwei Durchschläge wurden in der Art von Dissertationen gebunden. Es gab also drei Exemplare des ersten Textes, die der Autor an verschiedenen Orten aufbewahrt wissen wollte. Zum einen sollte der Text nicht verloren gehen, zum anderen musste er befürchten, dass die Existenz von drei Exemplaren den Verdacht nahelegte, sie seien zum Weitergeben, gar zur Verbreitung bestimmt. Der Autor wusste, dass manche Passagen der Erzählung als dem Staat abträglich gelesen werden konnten, und er wusste, dass für planmäßige Boykotthetze selbst bei mildernden Umständen mindestens 6 Jahre Zuchthaus drohten. Als der inzwischen von Rostock an die Universität Leipzig übergesiedelte Uwe Jonsson das Manuskript wieder las, versagte sich ihm der Text. Es war zu offensichtlich, dass er im Mecklenburgischen geschrieben war, von einem 19-Jährigen obendrein. 1979, als man in Frankfurt am Main wieder die unterbrochene Reihe der Poetikvorlesungen fortsetzt, hat Uwe Jonsson, wenig geneigt, allgemeine Fragen der Ästhetik zu erörtern, die Umstände beschrieben, die die Entstehung seiner Bücher gefördert oder behindert haben. Zum ersten Mal sprach er hier von seinem Roman Ingrid Babender-Erde, dessen erste Fassung er verwarf, um eine zweite, dritte, schließlich gar vierte herzustellen. Inzwischen hatte die geheime Rede des Genossen Nikita Sergejewitsch Chruschtschow über die Irrtümer und einige der Fehler des Genossen Stalin Rauchzeichen gesetzt, auch in die Wortwahl der ostdeutschen Kulturpolitik. Und auf die Gefahr einer Fehldeutung hin versuchte ein Student, nunmehr aus Leipzig, es mit dem legalen Weg. Besessen von dem Wahn, aus einem abgeschlossenen Typoskript müsse zwangsläufig ein gedrucktes und erhältliches Buch werden. Ende Juli 1956 bestätigte die Aufbau Verlag GmbH, die hiesige Agentur für die Arbeiten Bertolt Brechts, auf einer vorgedruckten Karte die Ankunft einer zur Prüfung eingereichten Sache. Der Text der Franker Tour gab den Hinweis: Die Literatur will den Frieden, die Freundschaft mit anderen Völkern, die Einheit unseres eigenen Volkes. Gegen diese Vorsätze waren der eingeschriebenen Sendung keine Verstöße nachzusagen. Nun, tatsächlich, war er sein Opus los. Vermutlich verließ er die Post erleichtert und da er nicht wissen konnte, was aus der Sache werden würde, dachte er womöglich an den Tag, da er in die Leipziger Tschaikowski-Straße fuhr und an einer Tür klingelte, die zur Wohnung des geschätzten Professors Hans Meyer gehörte. Die Vermieterin, die auch die Haushälterin war, ließ ihn einen Moment in der reinlichen und kahlen Küche warten, dann wurde er durch den Flur mit den vielen Schriftstellerfotos ins Besuchszimmer geschickt, wo er im Gästesessel Platz nahm, gleich neben dem Regal mit den Werken der Jahre 1800 bis 1840. Und der Professor, wie immer, erzählte von einer Reise oder einem Gespräch, einem Artikel oder einem besonders guten Steak. Und irgendwann, als der Besucher schon gar nicht mehr damit rechnete, beendete er seinen druckreif vorgetragenen Ausflug in die Literatur und Gastronomie und sagte lakonisch: »Ich hab's jetzt gelesen.« Und nach einer Pause: »In dem Buch wird zu viel gegrinst.« »Es sind Schüler in dem Buch«, sagte daraufhin der Student. »Herr Professor«, sagte er, »was hätten Sie machen sollen, 1953?« Und dann diskutierten sie über Einzelheiten, und der Professor meinte zum Schluss: »Neulich in Frankfurt, können Sie sich ja denken, habe ich Peter Suhrkamp davon erzählt.« Der Aufbauverlag, nachdem er das Manuskript geprüft und noch eine Kopie verlangt hatte, bestand auf Überarbeitung, die nach Ansicht des Autors hinausgelaufen wäre auf Streichungen in der Wirklichkeit. Hinstorf, zweite Verlagsstation des Romans, machte sich noch weniger Mühe. Man hatte lediglich hinter Seite 167 einen Zettel gesteckt mit der Bemerkung, Seite 168 fehlt. Der Paulist-Verlag legte erkennbar Wert darauf, die Geschichte der Ingrid Babender-Erde so schnell wie möglich wieder loszuwerden. In Halle, beim Mitteldeutschen Verlag, erklärte man: »Erstens, dieses Manuskript ist nicht druckbar. Zweitens, der Autor ist hochbegabt, aber unausgegoren.« Nur Peter Suhrkamp schreibt im Juni 1957 an eine Westberliner Anschrift: »Es juckt mich, ein Buch daraus zu machen. Und zwar sollte das Buch möglichst noch im Herbst herauskommen. Wir haben also gar nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Vor der endgültigen Entscheidung möchte ich aber doch eine Begegnung mit Ihnen haben. Lässt diese sich wohl ermöglichen? Vielleicht in Berlin? Ich kann natürlich auch nach Ostberlin kommen, beispielsweise ins Berliner Ensemble im Theater am Schiffbauer Damm oder auch ins Bertolt-Brecht-Archiv in der Chausseestraße.« Genau einen Monat nach diesem Brief fuhr Uwe Jonsson nach Berlin. Als Peter Suhrkamp am 11. Juli 1957 von Frankfurt am Main abfliegen wollte nach West-Berlin, riet sein Mitarbeiter Siegfried Unseld ihm dringend ab, noch vor dem Durchgang zur Maschine den Roman Ingrid Babender-Erde anzunehmen. Er selbst war ein Opfer der Ideologie von Blut und Boden gewesen. Ihn störte an der Erzählung, dass die Leute darin so gern, so oft, so ausdauernd segelten. »Golden Wind«, sagten die in einem Boot, wenn es einem anderen begegnete. »Woll, woll«, sagten die in einer ungemein norddeutschen Art zu dem von ihnen, der das Steuer und das Sagen hatte. Bäume standen da so reichlich. Siegfried Unseld wünschte, das würde kein Buch in Peter Suhrkamps Verlag. Während der Besuche in einem Gartenzimmer von Berlin-Zehlendorf zwischen alten Möbeln und wenig Büchern auf Herrn Suhrkamp wartete, wusste er jenen ersten Briefsatz auswendig. Noch im Herbst, so dass er zu wenig des Dritten achtete, in dem eine härtere Prüfung angekündigt war. Der alte Herr, der den Besuch begrüßte mit ausgesuchten, verschollenen Manieren, hielt ihn sogleich an, mitzuarbeiten an der Ablehnung seiner eigenen Arbeit. Bequem, zurückgelehnt, in einem korrekten grauen Anzug, mit abgetragenen Pantoffeln wippend, nahm er gerade die unsicheren Lebensumstände und die Äußerung des jungen Menschen vor ihm zum Anlass, seinem Versuch, einen Mangel an Welt nachzusagen. Jedoch ausdrücklich lobte er die Art, in der darin die Natur vorkam und das Segeln beschrieben war. Zuletzt wurden dem jungen Mann 4 Bände der Bibliothek Suhrkamp in die Hände gedrückt. Er stieg wieder in die S-Bahn, fuhr über Schöneberg zurück zur Friedrichstraße, wo wachsame Zöllner in den Kellern des Bahnhofs Hesse und Alain Fournier sofort als Schädlinge erkannten und die mitgeführte Literatur als Hetzpropaganda. Aber nach mehrmaligem misstrauischem Blättern in den Büchern verzichtete die Staatsmacht dann doch auf eine Beschlagnahme, und so war wenigstens dies gewonnen. Jonsson, die 4 Bände in der Tasche, konnte sich auf dem Heimweg daran machen, Bilanz zu ziehen. Die Veröffentlichung der ersten Arbeit ist gescheitert. Negativ. Positiv: die Chance anzufangen mit einer anderen Veröffentlichung als dieser. 4 Jahre Lehrzeit. Gewonnen? Den Auftrag nach den Eltern der Brüder Niebuhr zu suchen. Erworben? Den fortdauernden Umgang mit ihnen, ihrem Onkel Martin, auch der Baben der Erde. An Immobilien? Eine kleine Stadt im südöstlichen Mecklenburg, samt Wallanlagen, Dom, Oberschule, Gastwirtschaft zu den 3 Raben, Bahnhof, Rathaus, 17 Straßen, Seeufer. Dazu in gutem Zustand eine Havelschleuse, später kenntlich als die von Wendischburg, samt Inventar. Eine Weile sitzen wir in einem Restaurant am Markt, das so dunkel und ungemütlich ist wie dieser nasskalte Junitag. Die Kellnerin bringt den bestellten Kaffee, schaut rasch in die Runde, ob noch jemand einen Wunsch hat und verschwindet wieder. Es ist wenig Betrieb. Die meisten Tische sind frei. Das Restaurant gehört zum Hotel Stadt Güstrow, das früher Erzgroßherzog hieß und unter diesem Namen beschrieben ist in Jonsons Jahrestagen. Später, wenn wir gezahlt haben, gehen wir hinüber zur Kirche und werfen einen langen Blick auf das Haus, das Barlach schon 1914 erwähnt hat. Massig und unerschütterlich steht es da. Und so, mit allen Einzelheiten, hat es das Gedächtnis eines Abiturienten über viele Jahre bewahrt und später verpflanzt in einen Ort nordwestlich von Güstrow. Er hat sein Mecklenburg mitgenommen, wohin er auch ging, nach Leipzig und Berlin, New York und Sheerness-on-Sea. Und schreibend, beschäftigt mit erdachten und dokumentierten Geschichten, kehrte er zu den Städten seiner frühen Jahre immer wieder zurück. Seit 1949 war ich in den Augen der Behörden ein Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik. Wiederum ohne, dass man mich angegangen wäre um meine Zustimmung in dieser Sache. Was den Behörden zu Ohren kam von meinen Äußerungen über sie, ließ sie zweifeln an meiner Eignung, ihnen in einer festen Anstellung zu dienen, so dass ich nach dem Examen 3 Jahre zu leben hatte von germanistischer Heimarbeit. Arbeitslos, in einem Lande, das solchen Zustand abgeschafft haben wollte, bald steuerfrei, weil unter dem Existenzminimum. Das war die amtliche, wie immer unausgesprochene Einladung zum Weggehen, was denn endlich den Anlass gegeben hätte für eine Bezeichnung als Verräter. Da mir aber gerade gelegen war an der Natur dieser öffentlichen Sache, dieser Respublika und Republik, weiterhin an dem Deutschen und dem Demokratischen dabei, lebte ich weiter im ehemaligen Mecklenburg und im ehemaligen Sachsen und dachte mir auf der jeweils 8-stündigen Eisenbahnfahrt ein Buch aus, von dem meine Freunde mir versicherten, die Behörden würden es missverstehen als eine Beleidigung der DDR, denn als einen Beitrag zu ihrer Wirklichkeit. Vertraut mit der Empfindsamkeit dieses Staates, stieg ich aus der Stadtbahn in West-Berlin an jenem Tag des Juli 1959, da in einer westdeutschen Druckerei mein Name auf das Titelblatt von Mutmaßungen über Jakob gesetzt wurde. Das Buch machte seinen Autor schlagartig bekannt. Es erzählte vom alten Kunsttischler Krespal und seiner Tochter Gesine, von der Witwe Abs und ihrem Sohn Jakob, der zur Reichsbahn geht, einem Herrn Rohlfs, Hauptmann bei der Staatssicherheit, dem Anglistikassistenten Dr. Jonas Blach, vom Ungarnaufstand, von Westdeutschland und Westberlin und von Jakobs rätselhaftem Tod, annonciert schon im ersten, berühmt gewordenen Satz, aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen. Ich las dieses Buch, an dem sich die Kritiker lange rieben, erst im Sommer 1962, als es endlich als Band 457 in der Fischerbücherei erschienen war. Ich las es mit wachsender Neugier und ohne sonderliches Interesse für den Streit, den die Rezensenten über den Roman entfachten. Es war ein Buch über das geteilte Land, da hatten sie alle recht, aber es war vor allem eines über die DDR, verfasst von einem Autor, der sich im Gleisnetz des Dresdner Bahnhofes genauso auskannte wie in Jericho, dem Nest nahe der Ostseeküste, wohin der Wind grau und rau kam das ganze Jahr. Auf dem hinteren Umschlag hatte der Verlag ein Porträtfoto platziert. Es zeigte vor schwarzem Hintergrund den Kopf eines jungen Mannes mit kurzgeschnittenem, borstigen Haar und einer randlosen Brille. Es ist auf die Größe eines Passfotos gebracht, die Ansicht eines stillen und wachen Intellektuellen, wie ihn Gerd Semmer beschrieben hat, als er die Mutmaßungen fürs Hamburger Blatt konkret rezensierte. Im Herbst 1956 brachte uns Jochen Ziem in Düsseldorf einen blonden Hünen ins Haus, der aus Irland zu kommen schien und aus Pommern stammte. Das sei Uwe Johansson, ein Genie. Der Junge mit dem widerborstigen Turmschädel hielt sich an seiner Pfeife fest, schnappte zäh nach jedem Brocken, den man in die Debatte warf, hatte für seine 21 Jahre eine ganze Menge Philosophie gelesen, stellte redlich vergrübelte Fragen, gab hartnäckige Thesen von sich, schrieb später noch einmal einen fast unverständlichen Brief und war entschwunden. Das Genialische, wenn es denn so war, muss ich bald verloren haben. Anfang der 60er Jahre hockt Johansson in einem alten Westberliner Mietshaus direkt unterm Dach in einer Wohnung mit Ateliercharakter. Der Schriftsteller Horst Bieneck, der ihn dort im Januar 1962 besucht hat, um ein Werkstattgespräch zu führen, findet kahle Räume, werkstattmäßig eingerichtet, harte Stühle, einen rohen Tisch, einfache Bücherregale, alles penibel geordnet. Ein Foto Brechts an der Wand, ein Werbeplakat, Landkarten. Vermutlich war damals schon die schöne Karte Mecklenburgs darunter, die er nach New York mitnahm und nach England und die heute im Uwe Johansson-Archiv in Frankfurt am Main zu sehen ist. Er hatte sie aus Messtischblättern auf Leinen gezogen und ins Wohnzimmer gehängt. Ein Plan beachtlichen Formats, 3,40 Meter lang und ebenso hoch, auf dem alles verzeichnet ist. Das größere Wendisch Burg, das in Wahrheit Güstrow heißt, und die Gegend von Jericho, eine Wegstunde entfernt von der See, nur dass man den Namen des Ortes auf der Karte nicht findet. Jericho zu Anfang der 30er Jahre war einer der kleinsten Städte in Mecklenburg-Schwerin. Ein Marktort mit 2.151 Einwohnern. Einwärts der Ostsee zwischen Lübeck und Wismar gelegen. Ein Nest aus niedrigen Ziegelbauten entlang einer Straße aus Kopfstein. Ausgespannt zwischen einem zweistöckigen Rathaus mit falschen Klassikrillen und einer Kirche aus der romanischen Zeit, deren Turm mit einer Bischofsmütze verglichen wird. Lang und spitz läuft er zu, und wie die Mütze eines Bischofs hat er Schildgiebel an allen vier Stirnen. Um den Marktplatz im Norden zur See hin standen ein Hotel, die Bürgermeisterei, eine Bank, die Raiffeisenkasse, Wollenbergs Eisenwarenlager, Papenbrocks Haus und Handlung, die alte Stadt. Hier gingen Nebenstraßen ab, Katrepel, kurze Straße, die Beek, Schulstraße, Bahnhofstraße. Am südlichen Ende um Kirche und Friedhof herum war die erste Stadt gewesen. 5 Gänge zwischen Fachwerkhäusern, bis sie abbrannte. 1732. Erst im 19. Jahrhundert wieder zugestellt mit gedrungenen Backsteinhäusern, Schulter an Schulter unter sparsamen Dächern. Da steht heute das Postamt, das Konsumkaufhaus, die Ziegelei hinter dem Friedhof, die Ziegelei Villa. Um die Stadt herum waren viele Scheunen übrig. Die Nebenstraßen waren bald Feldwege. Und neben Schaufenstern in der Hauptstraße standen hölzerne Hoftore. Da, auf 120 Hektar wohnten Ackerbürger, Kaufleute, Handwerker. Hier in einem langen, ebenerdigen Haus hinter der alten Ziegelei wohnt auch Heinrich Crespal, der Mann aus den Mutmaßungen über Jakob, Vater der Gesine Crespal, die von Jericho ihren Weg machte über Düsseldorf nach New York. In der Millionenstadt lebt sie indessen als Bankangestellte mit Tochter Marie. Und wenn Uwe Johansson sich anschickt, ein Jahr aus ihrem Leben zu erzählen, schreibt man August 1967. Und schon die ersten Sätze kehren zurück in die vertraute Landschaft. Crespal taucht auf, der die Tochter 1951 in den Südosten Mecklenburgs nach Wendischburg schickt, wo an der Bahnhofssperre schon Klaus Niebuhr wartet, begleitet von einem Mädchen namens Babendererde. Ins Bild kommt Gnetz, die Kleinstadt, die Stichbahn, die nach Jericho führt, und Jakob, der an dieser Strecke die Eisenbahn lernt, schließlich auch. Damit beginnt Johnsons ehrgeizige Besichtigung von Geschichte und Gegenwart, genannt Jahrestage, ein Werk von insgesamt 1891 Seiten, begonnen Ende der 60er Jahre und beendet nur wenige Monate vor seinem Tod. Es kommen alte Mecklenburger und sagen, Jericho, das sei Klütz, und Gnetz, Grevesmühlen. In Wirklichkeit ist dort an der Stelle, wo Jericho sein soll, nichts. Ein Stück Wald, glaube ich. Der Name Jericho lag ja seit den Mutmaßungen fest. Dass die Stuka-Sirenen auch Jericho-Sirenen genannt wurden, erfuhr ich erst später. Es wäre mir ein zu aufdringliches Zusammentreffen gewesen. Auch das biblische Jericho hatte ich nicht im Sinn. Plötzlich, beim Blick auf die Karte, sah ich den Namen Klütz. Wir standen in Lübeck, nicht weit vom Holstentor entfernt, und überlegten, welchen Rückweg wir wählen sollten. Wir beschlossen, über Dassow zu fahren, Klütz und Grevesmühlen, und ahnten noch nicht, dass wir, eingekeilt in eine unendliche Autoschlange, viel Zeit brauchen würden für ein paar Kilometer. Es war Anfang Juli. Der dritte Tag der Währungsunion. Ganz Schwerin und Umgebung schien uns, musste diesen Tag in Lübeck verbracht haben, und während wir die nun durchlässigen Grenzanlagen betrachten konnten, wunderten wir uns erneut über eine Wirklichkeit, die noch vor 2 Jahren unvorstellbar schien. Auch Uwe Johnson hat an den Fall der Mauer nicht geglaubt. Wie sollte er auch? Was mich angeht, so ist keine Aussicht, dass beide deutsche Staaten noch einmal vereinigt werden können. Eben wegen der in einem Vierteljahrhundert gewachsenen Unterschiede in den Produktionsverhältnissen, der Machtverteilung, der moralischen und egoistischen Werteskala, ja, auch schon in der Kultur. So hat es im Mai 1974 gesagt in seiner Antwort auf die Frage von Schülerinnen aus Vigneux. Die Adressaten dieser Zeilen, vermute ich, werden sich über die klare Auskunft ebenso wenig gewundert haben wie jene Zeitungsleser, die im August 1961, gleich nach dem Mauerbau, die Sätze Martin Walsers lasen, mit denen er seine Besprechung des Johnson-Romans »Das dritte Buch über Achim« eröffnete. Versuche ich mir, an den 2 weltpolitischen Blöcken hinaufstarrend vorzustellen, wie die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit vor sich gehen soll, erfahre ich, dass meiner Vorstellungskraft Grenzen gesetzt sind. So deutlich erfahre ich diese Grenzen nur noch, wenn ich mir das Leben nach dem Tod vorzustellen habe. Letzteres ist eine Sache des Glaubens, man verlangt von mir nicht, dass ich es mir auch noch vorstellen kann. Seit Jahren bewundere ich die glaubensstarken Männer unserer politischen Führung, wenn sie die Brüder und Schwestern in der Zone ausharren und uns alle hoffen heißen. So sehr haben sie diese Hoffnung in uns eingesenkt, dass man sich wie ein Verräter vorkommt, wenn man, vielleicht weil man seit längerem keine Rede mehr hörte, wieder einmal kleinmütig wird und sozusagen Glaubenszweifel erleidet. Ich bin überzeugt davon, dass der, der jeweils die Rede hält, an die Wiedervereinigung glaubt. Wie sie vor sich gehen wird, kann er natürlich auch nicht sagen. In der Hinsicht ist er wahrscheinlich auch bloß ein Mensch. Inzwischen leben wir aber getrennt. Die Grenze wirkt. Leipzig rückt täglich weiter weg, auch Frankfurt bleibt nicht stehen. Jeder will schließlich seine Entwicklung haben. Gerade verordnete Ulbricht noch einen gewaltigen Ruck weg von uns, um das Auseinanderleben keinen weiteren Störungen auszusetzen. Und nun fahren wir, ein kaum fassbarer Vorgang noch immer, aus der Stadt Heinrich und Thomas Manns, die auf den Straßenkarten der DDR irgendwo im weißen Niemandsland lag, in einen Ort, der manche Ähnlichkeit hat mit der erfundenen Ortschaft eines anderen Schriftstellers, dessen Existenz allerdings nur in den dürren Zeilen eines Lexikonartikels bezeugt war. Klütz, getaucht in eine grelle Nachmittagssonne, macht einen ausgestorbenen Eindruck. Wir betrachten die Marienkirche, die tatsächlich eine Bischofsmütze trägt, aber solche Türme haben andere Kirchen Mecklenburgs auch, laufen zum Marktplatz mit seinem unebenen Kopfsteinpflaster und dann ein kurzes Stück die zweistöckige Häuserzeile entlang. Vor der Sparkasse bleiben wir stehen, weil wir uns sagen, dies muss die Raiffeisenkasse aus den Jahrestagen sein. Die Landstraße führt nach Grevesmühlen. Die Gegend hier ist flach und eintönig. Es ist, wie ich weiß, nicht sein Mecklenburg, durch das wir fahren. Hier war Gesine Kresspahl zu Haus. Einst, als noch niemand von einem Schriftsteller Uwe Jonsson wusste, hat er sie erfunden. Gesine Kresspahl, eine Figur, die durch die Seiten der Mutmaßungen geht und im Laufe der Jahre den Ruf, bloß eine literarische Person zu sein, abschüttelt, sodass ihr Schöpfer eines Tages bekennt, er habe sie nur angeblich erfunden. Für ihn sei sie ein Stück Wirklichkeit. Sie ist 1933 geboren in einer ziemlich kleinen Stadt an der Ostsee, an der mecklenburgischen Ostsee, sodass sie nach dem Krieg eine Eingeborene der sowjetischen Besatzungszone wurde und wenige Jahre eine Bürgerin der Deutschen Demokratischen Republik und beides, ohne dass man sie das gefragt hatte. Sie hat also den Sozialismus auf der Schule gehabt und zwar theoretisch. Das heißt in dem Sinne, dass die Lehrer wussten, dass man log und dass man wusste, dass der Lehrer wusste, dass man log. Also eine perfekte Allround-Verständigung, die aber dann den Lehrstoff, soweit es den Sozialismus betrifft, auf etwas Theoretisches begrenzt. Als dann der Lehrstoff sich wirklich machte, im Juni 1953 auf den Straßen der Republik, mit einem veritablen Aufstand der Arbeiter, nicht der Bauern, aber der Arbeiter gegen die sozialistische Regierung, bekam diese Schülerin Gesine Kresspahl Angst vor der Wirklichkeit des Sozialismus und floh blindlings nach West-Berlin. Sie lief weg. Was dabei noch nicht so sehr auffiel, war, dass sie die Heimat verlor, das heißt also das Plattdeutsch, mit dem sie aufgewachsen war und mit dem sie sich verständigt hatte mit den Leuten, die zu ihr gehörten. Und dann kommt das Übliche. Dann muss man beweisen, dass man intelligent ist und dass ein Abitur, das man in einer mecklenburgischen Oberschule abgelegt hat, dass auch ein solches Sowjetzonenabitur seine Gültigkeit haben kann. Dann, da es für das Studium im Westen nicht reicht, geht man auf die Dolmetscherschule, dann nimmt man eine Stelle an bei einer NATO-Agentur in Mönchengladbach und übersetzt da die Flurschäden, die die Deutschen melden, in die jeweilige Sprache der Alliierten, bis man schließlich die Nase voll bekommt und nicht mehr beschäftigt sein möchte bei Leuten, die haben eine etwas unsaubere Rolle gespielt bei noch einem Krieg. Und das war 1956 in Suez. Dann kommt Jakob zu Besuch in den Westen. Danach kommt er leider um. Danach erwartet sie ein Kind, Marie, geboren 1957. Und jetzt kommt die Panik. Denn sich allein verteidigen, das ist leicht. Da kann man untergehen. Das kümmert ja niemanden. Aber die Verpflichtung, ein Kind, die wiegt sehr schwer. Und sehr gründlich kann ihre Unterweisung in der marxistischen Volkswirtschaft oder der marxistischen Auffassung von Volkswirtschaft nicht gewesen sein. Sie ging bei der Wahl ihrer neuen Arbeitsstelle aus von der Maxime, je dichter ich rangehe ans Geld, desto sicherer ist es. Und das Geld war eine Bank in Düsseldorf. Das heißt also, von der Pike an mit 23 Jahren eine Banklehre, das heißt vorläufig Vergeudung der Kenntnisse in Italienisch, Französisch und Englisch, das heißt auffallen durch Fleiß. Das heißt, ein Kind aufziehen als ledige Mutter, was damals ein Makel war und sehr hinderlich beim Aufstieg, umso mehr Fleiß musste also gezeigt werden. Und der reichte dann 1961 aus, um die Angestellte Kresspahl zu einer Filiale dieser Düsseldorfer Bank nach New York zu schicken. In den Schluchten der Riesenstadt, so hat er berichtet, sah er sie wieder. Er war, überdrüssig nicht zuletzt des Rufes, ein Autor der deutschen Teilung zu sein, nach New York geflogen, um diszipliniert und tapfer in einem Schulbuchverlag zu arbeiten, und, froh über die unverhoffte Begegnung, überließ er ihr seine Dreizimmerwohnung am Riverside Drive mit dem Blick auf Bäume und den Fluss Hudson. So war er ihr nahe und in der Lage, ein ganzes Jahr ihres Lebens zu erzählen mit allem, was dazugehört. Vietnamkrieg, die tägliche Lektüre der New York Times, die 10-jährige Marie, die alles wissen will über das Jericho der Nazis und der sowjetischen Besatzer, und ganz am Schluss die gewaltsame Beendigung des Prager Frühlings im August 1968. Im September 1983, als nach 10-jähriger Schreibhemmung die weit verzweigte Geschichte der Gesine Krespal doch noch zu Ende erzählt und in den Händen der Leser ist, hat Fernsehautor Klaus Podak das Glück, 5 Tage lang an der Seite Uwe Johnsons den New Yorker Spuren der Buchheldin zu folgen. Wenn ich mir überlege, warum er, der mich nicht kannte, mitmachte, dann fallen mir 3 Gründe ein. Sie sind banal, aber sie wirkten. Ich bin in Mecklenburg aufgewachsen, in Röbel, am Müritzsee. Als wir darüber sprachen, fiel Johnson sofort der Name des verrosteten Eisendampfers ein, mit dem ich als Kind immer zum Arzt in die größere Stadt Waren gekarrt wurde. Ich hatte den Namen vergessen, Johnson sagte Theodor Fontane, da war er wieder da. Einer aus Röbel, das nahm ihn ein. Im geräumigen Mietauto suchen sie die Orte auf, die im Buch beschrieben sind. Central Park und George-Washington-Brücke, Hudson und Riverside Drive und den Bahnhof, den Gesine Krespal täglich auf dem Weg zu ihrer Bank passiert. Eine Station hatten wir nicht vorbesichtigt, Staten Island, die Insel, die einen Stadtteil von New York trägt. Am vorletzten Drehtag fahren wir mit der South Ferry, der Fähre, rüber. Dann geht es lange Zeit durch vorstadtähnliche, ziemlich hässliche Gegenden, viel Grün, viel Ländlichkeit. Schließlich finden wir, nah am Atlantik, eine Stelle, die uns erst fast den Atem raubt, dann alle, Johnson nicht ausgenommen, in eine gewisse Euphorie versetzt. Es ist Mecklenburg, was wir da sehen. Gesine Krespals Heimat mitten in New York. Dieses hatte ich dem Buch bei der Lektüre nicht geglaubt, dass es Mecklenburg in New York gibt. Riesige Wiesen, dazwischen ein Sandweg, hinter Bäumen die Nadelspitze einer kleinen Kirche. Johnson hatte wohl meine Skepsis gespürt. Jetzt ist er sichtlich stolz. Den Sandweg geht er lang wie über sein Eigentum. Von Ferne sieht er aus wie ein mecklenburgischer Landpfarrer, der seine Predigt memoriert. Heimat in der Fremde. Die Jahrestage sind ein vertrackter Heimatroman, der stimmt. Staten Island ist seine konkrete Utopie. Die Fotos dieser New Yorker Tage zeigen einen Mann, der mit aufmerksamen Augen über seine Brillengläser schaut. Zu dunklem Hemd und dunkler Hose trägt er eine helle Jacke mit großen aufgesetzten Taschen. Auf der Fähre nach Staten Island holt er die Taschenuhr hervor, um die Fahrzeit zu überprüfen. Er ist ein Genauigkeitsfanatiker. Zu Hause, in seinem Domizil an der Themse-Mündung, sind unter den 8000 Büchern, die sich angesammelt haben, 650 Titel über Mecklenburg und 300 über die DDR, ferner Schriften über die Weimarer Republik und die Nazizeit und eine große Sammlung zum Thema USA und New York. Und was nirgendwo steht, ist in seinem Kopf. Er weiß Einzelheiten, an die sich kaum noch jemand erinnert. Er kennt sogar den Namen des alten Dampfers, der einst von Röbel nach Waren fuhr. Er kennt auch einen Ort nahe Neubrandenburg, der 1990 für Schlagzeilen sorgt. Er hat ihn schon im 3. Teil seiner Jahrestage beschrieben, der 1973 auf den Markt kam. Hier liegt 5 Eichen, das Sanatorium Bräunlich. Und geradlinig liegt es mit seinen Baracken und seiner Hauptwache inmitten der weiten Ödfläche, die mit matschigen Lattenrosten, Stacheldrahtgängen und gedrungenen Wachtürmen ergiebig ausgestattet ist. Über seinen Pappdächern ragen tannengrün, massig und weich zerklüftet die Berge am Lindental und dem Tollensesee Himmel an. Und weithin sichtbare Tafeln am Zaun unterrichten den Freund der Landschaft in russischer und deutscher und englischer Schrift. Verbotene Zone, Eintritt verboten, es wird geschossen. Nach Fünf Eichen wird im Oktober 1945 auch Gesines Vater Heinrich Crespal verfrachtet. Und 10 Buchseiten lang erzählt Jonsson, wie es zuging im Todeslager der sowjetischen Siegermacht. Fünf Eichen war die Welt geworden. Das auswärtige Leben kam nicht herein. Es gab Abwechslungen. Das waren die Verschickungen in die Konzentrationslager Mühlberg, Buchenwald, Sachsenhausen, Bautzen, gut bekannt durch Zugänge. Wie Fünf Eichen waren sie Ewigkeiten, die standen still. Auch den Tod konnte einer sich vornehmen. Freiwillig im Hunger, freiwillig im Zorn. Nein, sagt Superintendent Axel Walter, von Fünf Eichen wusste er nichts. Und er wundert sich, woher Uwe Jonsson sein Wissen bezog. Die genaue Anschauung, die vielen Einzelheiten. Sie haben darüber nie gesprochen. Inzwischen haben sie ihren Mitschüler, dessen Bücher sie sich heimlich und unter Schwierigkeiten besorgten, nach Güstrow zurückgeholt. Axel Walter, unterstützt von ihrem Englischlehrer Hans-Jürgen Klug, lud die einstigen Klassenkameraden ein und so saßen sie, fast vollzählig, im Frühjahr 1991 beisammen, 39 Jahre nach dem Abitur, erinnerten sich ihrer gemeinsamen Zeit und des stillen, bescheidenen Jungen, der ihnen immer ein bisschen überlegen war. Und darin hatten sie sich nicht getäuscht. Zuletzt lebte er in einem schmalbrüstigen Haus in England, vor sich die weiten Wasser der Themsemündung. Niemand in der Umgebung weiß, was er tut. Wenn er nicht unterwegs ist, geht er täglich, mittags oder abends in den Pub, trinkt ein paar Gläser Bier und, bevor er das Lokal wieder verlässt, Tomatensaft mit Wodka. 9 Jahre sitzt er immer auf demselben Platz, der ihm freigehalten oder freigemacht wird. Er hat von dort alle Tische im Blick. Die Stammgäste nennen ihn Charlie. Sie halten ihn auch, weil er hin und wieder etwas auf einer Zigarettenschachtel notiert, vermutlich für einen Professor. Sie fragen nicht weiter. Er gehört auf eine selbstverständliche Art zu ihnen bis zum Februar 1984, als er ausbleibt und sich nach Tagen herausstellt, dass er allein in seinem Haus gestorben ist. Auf dem Weg zur Autobahn an Güstrows Peripherie machen wir noch einmal Halt. Die Regenwolken sind verschwunden, und eine matte Abendsonne erleuchtet die Landschaft. Eine Weile schauen wir hinüber zum Haus Barlachs, das jetzt verlassen liegt unter einem hellen und freundlichen Himmel. Und wir begreifen sehr gut, warum Uwe Jonsson dieses Fleckchen Erde so mochte. Seit dem Besuch in Barlachs Haus am Inselsee von Güstrow hatten die Schülerinnen Gantlik und Crespal eine Verabredung miteinander, eine Heimlichkeit. Beide waren beiseite getreten von der kunstkritischen Unterweisung durch die Fachkraft Selbig, fanden einander auf dem Kamm des Heidberges, wo ein Abhang sich öffnet, Güstrower Kindern wohlbekannt als Schlittenbahn, auch dem Auge freien Weg öffnend über die Insel im See, und das hinter dem Wasser sanft ansteigende Land, besetzt mit sparsamen Kulissen aus Bäumen und Dächern, leuchtend, da die Sonne gerade düstere Regenwolken hat verdrängen können. Welch Anblick mir möge gegenwärtig sein in der Stunde meines Sterbens. Unterwegs nach Jericho oder Die Welt des Uwe Jonsson. Sie hörten eine Sendung der Feature-Abteilung von Klaus Bellin. Redaktion Beatrix Zeiske. Es sprachen Gunter Schoß und Gerd Grasse. Die Literaturauszüge sprach Heinz Lehmbecker, ein Schul- und Lebensfreund von Uwe Jonsson. Musik aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Schnitt Renate Monschkowski, Ton Gertraude Pasche. Regieassistenz Stefan Pietsch, Regie Beate Rosch. Produktion Funkhaus Berlin 1991. In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus. Interviews und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.